und Porfiri blieb lächelnd vor ihm stehen. »Nicht wahr?« fragte er noch einmal. Man hatte den Eindruck, dass er noch etwas sagen wollte, aber es blieb, wer weiß weshalb, unausgesprochen. »Ich bitte Sie, Porfiri Petrowitsch, mich zu entschuldigen, wegen des vorhin Vorgefallenen. Ich habe mich hinreißen lassen«, begann Raskolnikow, schon so vollkommen ermutigt, dass er dem unwiderstehlichen Wunsch nachgab, überlegen zu tun. »Hat nichts zu sagen, nichts zu sagen«, fiel Porfiri fast freudig ein. »Auch ich selbst habe einen gehässigen Charakter, ich gebe es zu, gebe es zu. Also, wir werden uns wiedersehen. Wenn Gott will, werden wir uns sehr bald wiedersehen.« »Und dann einander endgültig kennenlernen«, fiel Raskolnikow ein. »Und dann einander endgültig kennenlernen«, pflichtete ihm Porfiri Petrowitsch bei, kniff die Augen zusammen und sah ihn sehr ernst an. »Und jetzt? Eilen Sie zum Namenstag?« »Zur Beerdigung.« »Ach ja, richtig, zur Beerdigung. Aber schonen Sie Ihre Gesundheit. Vor allem Ihre Gesundheit.« »Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen nun meinerseits wünschen soll«, fiel ihm Raskolnikow, der schon die Treppe hinabstieg und sich wieder zu Porfiri umwandte, ins Wort. »Ich würde Ihnen ja gern guten Erfolg wünschen, aber Sie sehen ja selbst, wie komisch Ihr Beruf ist.« »Wieso komisch?« Porfiri Petrowitsch spitzte sofort die Ohren, obwohl er sich auch schon umgewandt hatte, um zurückzugehen. »Aber ich bitte Sie, diesen armen Nikolai haben Sie doch sicher auch auf Ihre Weise gequält und gemartert. Natürlich psychologisch, bis er nun endlich gestanden hat. Haben ihm wahrscheinlich Tag und Nacht bewiesen, du bist der Mörder, du bist der Mörder. Und jetzt, wo er es gestanden hat, werden sie ihn sich von Neuem vornehmen. Jetzt heißt es, du lügst, du bist nicht der Mörder, du kannst es nicht sein. Du sprichst ja aufgeschnappte Worte nach. Nun, ist denn ein solcher Beruf nicht komisch?« »Sie haben es also bemerkt, dass ich zu Nikolai sagte, er spreche aufgeschnappte Worte nach?« »Warum sollte ich es nicht bemerkt haben?« »Sie sind scharfsinnig, sehr scharfsinnig. Sie bemerken alles. Ein äußerst lebhafter Verstand. Und immer wird von Ihnen die komischste Seite gezupft. Sagt man nicht, von den Schriftstellern hätte Gogol diese Eigenschaft am ausgeprägtesten gehabt?« »Ja, Gogol.« »Ja eben, Gogol. Also, auf angenehmes Wiedersehen.« »Auf angenehmes Wiedersehen«,